Lang war die Nacht und lang war die Not, wir lagen müde und verlassen. Schlicht nicht die Pest und schlicht nicht der Tod, mit grauem Gesicht durch die Gassen. Tambursche an, jubelnder Laut, die knattern schon die Fahnen. Tamburgold will uns mahnen, Volk bricht auf. Rafft euch empor und zusammengescharrt, lasst durch die Trommel euch werben, frei und froh nach Normenart, zu siegen oder zu sterben. Tambour schlag an, jubelnder Laut, die knattern schon die Fahnen. Tambour, Gott will uns mahnen, Volk bricht auf. Sieg in der Not, da zeigt euren Mut, wer zaudert, der hat schon verloren. Gott ist der Kampf und der Kampf unser Blut, und darum sind wir geboren. Tambour schlag an, jubelnder Laut, die knattern schon die Fahnen.